Good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. So, what else does Peter have to tell us? Was sagt uns Petrus noch? Now, he's telling us why he does that. Er erzählt uns, warum er das macht. And I really liked it because it shows how serious he is. Das gefällt mir sehr, denn es zeigt, wie ernst es ihm ist. He says, since our Lord Jesus, the Anointed One, has clearly revealed that my departure is near. Er sagt in Vers 14, denn unser Herr Jesus, der Gesalbte, hat deutlich offenbart, dass mein Abschied nahe ist. I really like that. I tell you why. There are several reasons. Das gefällt mir sehr. Und ich sage dir auch warum. Es gibt mehrere Gründe. First of all, Peter said that he knew when he would die. Zunächst einmal sagt Petrus, dass er weiß, wann er sterben wird. See, I always said that this is how Christian life is supposed to be. Ich habe immer gesagt, dass das christliche Leben genauso sein sollte. We should know when time has come to leave this earth. Wir sollten wissen, wann die Zeit gekommen ist, diese Erde zu verlassen. So Peter said the Lord Jesus himself revealed this to him. Petrus sagt, dass der Herr Jesus selbst es ihm offenbart hat. And I don't think that Christians should die as a surprise. Ich denke nicht, dass Christen überraschend sterben sollten. I'm not talking about that we are so sick we've got cancer. The doctor said 3 more days. That's why we're not surprised. Damit meine ich nicht, dass wir an Krebs erkrankt sind. Der Arzt sagt noch 3 Tage und wir deshalb nicht überrascht sind. It's just like the coming of Jesus. Es ist genau wie mit der Wiederkunft von Jesus. He's coming either as a thief or as a bridegroom. It depends on you. Er kommt entweder als Dieb oder als Bräutigam. Das hängt von dir ab. The bride is never surprised that the bridegroom is already here. Die Braut ist nie überrascht, dass der Bräutigam schon da ist. What are you doing here in this beautiful suit? Was? Was machst du hier in diesem schönen Anzug? Wedding? Hochzeit? Today? Heute? Of course not. Nein, natürlich nicht. But you know, the thief surprises us. Aber wir wissen, dass uns der Dieb überrascht. So if Jesus is not a surprise for us Christian, for the bride of Jesus, then why should our end of this earth be a surprise to us? Wenn Jesus also keine Überraschung für uns Christen, für die Braut Jesu ist, warum sollte dann unser Ende auf dieser Erde eine Überraschung für uns sein? It's never made sense to me. Das hat für mich nie einen Sinn ergeben. Paul knew it. Paulus wusste es. Peter knew it. Petrus wusste es. You're supposed to know it too. Du solltest es auch wissen. You're supposed to know that time has come, but your race on earth is over. You're going to Jesus. Du solltest wissen, wann die Zeit gekommen ist, dass dein irdischer Lauf zu Ende ist und du zu Jesus gehst. But there is something else that I think is very significant. Aber da ist noch etwas anderes, das ich für sehr wichtig halte. Let's imagine that Jesus has shown to me, Reinhard, that my time on earth is going to be over soon. Stell dir vor, dass Jesus mir, Reinhard, gezeigt hat, dass meine Zeit auf der Erde bald vorbei ist. Now I'm going to call together the most precious people in my life. Nun rufe ich die wertvollsten Menschen in meinem Leben zusammen. Do you really think I would spend the last few days just watching movies? Glaubst du wirklich, ich würde die letzten Tage damit verbringen, nur Filme zu schauen? For sure not. Ganz sicher nicht. Like, I have the last moments with the most precious people in my life and now we're watching movies? I don't think so. Es sind die letzten Momente mit den wertvollsten Menschen in meinem Leben und wir schauen nur Filme? Das denke ich nicht. Do you know what I would do? Weißt du, was ich tun würde? I would share with them the most important things on my heart. Ich würde ihnen die wichtigsten Dinge mitteilen, die ich auf dem Herzen habe. Now let me tell you something else. Ich sage dir noch etwas. And I hope that you don't think that I say this with arrogance. Ich hoffe, dass du nicht denkst, dass ich das überheblich sage. But if I know that any moment now I'm going to be with Jesus forever. Wenn ich aber weiß, dass ich jeden Moment für immer zu Jesus gehe. And I'm calling the closest of my people around me. Und ich rufe meine engsten Menschen um mich zusammen. If they are really smart, what would they do? Wenn sie wirklich klug sind, was würden sie tun? Would they say, hey, Rainer, let's watch a few more movies that we didn't have time to watch? Würden sie sagen, hey, Reinhard, lass uns noch ein paar Filme anschauen, für die wir keine Zeit hatten. I don't think so. Das glaube ich nicht. You know what they would do? Weißt du, was sie tun würden? They would say, is there anything that's important that we need to know and you have not shared with us? Sie würden sagen, gibt es etwas Wichtiges, das wir wissen müssen, das du uns noch nicht mitgeteilt hast? They would say, what has God shown to you? Sie würden sagen, was hat Gott dir gezeigt? See, my Brazilian Kitzka team would want to know everything that I know is on the heart of God for PKK. Mein brasilianisches Kidscare-Team würde alles wissen wollen, was Gott für Brasilien Kidscare auf dem Herzen hat. Daniel would want to know which direction the EPS needs to continue to go. Daniel würde wissen wollen, in welche Richtung die EPS weitergehen soll. Suddenly every single thing that Peter has told us in this letter so far. Plötzlich hat alles, was Petrus uns bisher in diesem Brief gesagt hat, has so much more power and value. So viel mehr Kraft und Wert. Because he's saying that from the point of view, this is my last letter I'm going to write to these people. Weil er es unter dem Gesichtspunkt sagt, das ist mein letzter Brief, den ich an diese Leute schreibe. I better make sure that I express the things that are most important. Ich sollte sicherstellen, dass ich die Dinge äußere, die am wichtigsten sind. So remember, everything that you read here in this letter, it's really vital because of the way that Peter wrote it. Vergiss also nicht, dass alles, was du hier in diesem Brief liest, aufgrund der Art und Weise, wie Petrus ihn geschrieben hat, wirklich lebenswichtig, wirklich von Bedeutung ist. So allow him to wake you up. Erlaube ihm also, dich aufzuwecken. Allow him to stir up your mind constantly. Erlaube ihm, deinen Geist, deinen Verstand ständig aufzurütteln, wachzurütteln. Go and have a look. Are you really living as one who has been purchased by Jesus Christ? Schau hin. Lebe ich wirklich so wie jemand, der von Jesus Christus gekauft worden ist? Evaluate your life in the light of these incredible attributes that we said we need to put on. Beurteile dein Leben im Licht dieser wunderbaren Eigenschaften, von denen wir gesagt haben, dass wir sie anziehen müssen. Do something about it and do it earnestly. Tu etwas damit, und zwar ernsthaft. As we live our lives intentionally and earnestly. Wenn wir unser Leben bewusst absichtsvoll und ernsthaft leben, we can experience everything our beautiful Jesus deserves. Können wir alles erleben, was unser schöner Jesus verdient. Jesus deserves our best. Jesus verdient unser Bestes. Always remember, he paid for you, you belong to him, he deserves your best. Denke immer daran, er hat für dich bezahlt, du gehörst ihm, er verdient dein Bestes. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute!